Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du erschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und lehrest fort und fort, dann jauchzt mein Herz, der große Herrscher zu. Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz, der große Herrscher zu. Wie groß bist du? Blick ich empor zu jenen lichten Welten und sieh der Sterne unzählbare Schar, wie Sonn und Mond im lichten Äther zelten, gleich goldnen Schiffen, Herr und wunderbar. Dann jauchzt mein Herz, der große Herrscher zu. Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz, der große Herrscher zu. Wie groß bist du? Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten seh, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er's geliebt, begnadigt je und je. Dann jauchzt mein Herz, der große Herrscher zu. Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz, der große Herrscher zu. Wie groß bist du? Und sieh ich Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt, voll lieb und großer Huld. Wenn ich im Geiste seh sein göttlich Handeln, am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld, dann jauchzt mein Herz, der große Herrscher zu. Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz, der große Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß